Bei Fassadenfarben und Lacken diente die Lotuspflanze als Beispiel. Sie verfügt über winzige Wachserhebungen, durch die Wasser und Schmutz einfach abperlen. Diesen sogenannten Lotus-Effekt haben sich die Entwickler abgeschaut. Es gibt unzählige Beispiele aus allen Kategorien, bei denen Pflanzen und Tiere Pate für ein neues Produkt standen und stehen. Auch wenn die materielle Leistung hier nicht so direkt sein mag wie bei der unmittelbaren Nutzung oder Extraktion, versorgt uns die Natur doch mit Ideen und Anregungen, auf die wir ohne ihr Vorbild womöglich nie gekommen wären. Nicht selten entstehen solche Leistungen auch erst durch ein zufälliges Zusammenspiel, wie das Beispiel des Guanos zeigt, der sich durch eine chemische Reaktion aus Kalkstein und Exkrementen von Seevögeln bildet. Guano ist phosphatreich. Und bevor neue chemische Verfahren entdeckt und eingeführt wurden, war er der wichtigste Dünger weltweit. Er galt als so wertvoll, dass die USA ihm im Jahr 1856 eigens ein Gesetz widmeten. Den Guano Islands Act. Dieser legte fest, dass jede unbewohnte Insel, auf der es Guano gebe, zum Staatsgebiet der Vereinigten Staaten gehöre, wenn sie von einem US-Bürger entdeckt und friedlich in Besitz genommen werde. Mehr als 50 Inseln, überwiegend im Pazifik, gehörten zeitweise zum Staatsgebiet der USA. Einige stehen bis heute unter US-Kontrolle. Dazu zählen zum Beispiel das Johnston-Atoll und die Midway-Inseln. Der winzige Inselstaat Nauru, ebenfalls im Pazifik, lebte viele Jahrzehnte so prächtig vom Guano, dass er in den 1970er Jahren fast bizarren Reichtum erreichte. Inzwischen sind die Bestände zur Neige gegangen und leider die seinerzeit sprudelnden Einnahmen nicht zukunftssicher investiert worden. Das Land stürzte in Armut. Das Beispiel Guano macht zweierlei deutlich: welchen Wert Leistungen der Natur haben können und, vielleicht noch wichtiger, dass man solchen Nutzen nicht willentlich herbeiführen kann. Je weniger Optionen zum Zusammenspiel in der Natur bestehen, desto weniger Chancen auf Verwertbares bleiben auch für den Menschen.